Deutschlandfunk. Das Wichtigste heute Morgen. Heute stimmt das britische Unterhaus über Theresa Mays Plan B zum Brexit ab. Christoph Heinzle. Theresa Mays sogenannter Plan B sieht Nachverhandlungen mit der EU vor, vor allem über den sogenannten Backstop. Den Notfallplan also, der eine offene Grenze zwischen dem britischen Nordirland und dem EU-Mitglied Irland garantieren soll. Darum geht es auch in einigen der Änderungsanträge von Abgeordneten. Als aussichtsreich gilt der Antrag der Labour-Abgeordneten Cooper. Einigt man sich bis Ende Februar nicht auf einen Deal, heißt es da, dann soll Großbritannien bei der EU eine Verschiebung des Brexit beantragen. Der britische Historiker und Politologe Anthony Gleese warnte in dieser Sendung vor einem Zerfall der politischen Ordnung in Großbritannien. Das ist ein Staat in Auflösung. Wenn die Leute sich nicht zusammensehen, dann löst sich das Vereinigte Königreich auf. Großbritannien ist wie der Titanic geworden. Ein Schiff ohne Kapital, der sich immer näher dem Eisberg nähert. Ja, man muss das Votum für Brexit respektieren. Aber die Leute haben nicht gestimmt, wie sie den Brexit bekommen würden. Und da durch etliche Freihandelsabkommen über die nächsten 5-10 Jahren, so könnte der Brexit erzielt werden. Es ist nicht eine Sofortlösung. Das gibt es nicht. Auch die liberale Abgeordnete im britischen Unterhaus Vera Hobhouse plädierte in dieser Sendung für eine Verschiebung des Brexit-Termins. Das erste ist, den No-Deal-Brexit auszuschließen. Das ist das, worauf wir versuchen hinzuarbeiten. Aber der Antrag, der das ausschließen will, von Yvette Cooper zum Beispiel, den hoffen wir eben zu gewinnen. Und von dem hoffen wir eben auch, dass Tory-Abgeordnete sich dahinter stellen und dafür stimmen. Die Untersuchungen von Sonderermittler Robert Mueller zu möglichen Verwicklungen von US-Präsident Trump und seinem Wahlkampfteam in russische Wahlbeeinflussung stehen offenbar kurz vor dem Abschluss. Martina Butler. Das sagte der amtierende US-Justizminister Matthew Whitaker. Er hoffe, Mueller's Bericht so bald wie möglich zu erhalten. Der unabhängige Sonderermittler untersucht seit 2017 die Einflussnahme Russlands auf die letzte US-Präsidentschaftswahl. Mehrere frühere Mitarbeiter Trumps sind bereits angeklagt oder verurteilt. Donald Trump selbst bezeichnet die Ermittlungen immer wieder als Hexenjagd und betont, dass es keine Absprachen mit Russland gegeben habe. Die USA wollen mit Ölsanktionen gegen Venezuela Druck auf den gewählten Präsidenten Nicolas Maduro ausüben. Zur Lage in dem Land, sagte der Lateinamerika-Experte der Konrad-Adenauer-Stiftung Hubert Gehring. Es gibt natürlich Angst, aber im Moment noch viel mehr Hoffnung, vor allem aufgrund der Entwicklungen der letzten Tage, in denen ja der zweite Präsident, also Herr Guaido, doch relativ klug agiert hat, unter anderem ein Amnestiegesetz auf den Weg gebracht hat, um auch den Verantwortlichen aus dem Chavismo zu signalisieren, es ist eine Verständigung möglich. Was aber nicht möglich ist, ist, dass Herr Maduro und die führenden Köpfe des jetzigen Regimes weiter an der Macht bleiben können. In Stuttgart haben am Wochenende mehr als 1200 Menschen gegen die Dieselfahrverbote demonstriert. Der Initiator und Porsche-Mitarbeiter Johannes Sakaros sagte im Deutschlandfunk: Ich muss ein Auto wegschmeißen, was ich zweimal in der Woche nutze. Und das ist doch ärgerlich. Wir fordern erstmal die Überprüfung dieser Grenzwerte. Also ich bin mir sicher, wenn der Grenzwert auf 50 Mikrogramm angehoben wird, die Messstelle auf die andere Seite kommt, dann wäre wahrscheinlich das Fahrverbot niedergelassen. Und man muss auch ganz ehrlich sagen, es gibt andere Lösungsansätze. Wenn man zum Beispiel einen Euro 4 Diesel nicht mehr anmelden dürfte ab 1. Januar 19, dann würden die, die jetzt bereits schon angemeldet sind, einfach langsam aus dem Verkehr schwimmen. Deutschland arbeitet gemeinsam mit europäischen Partnern an einem eigenen Zahlungskanal zum Iran, um US-Sanktionen zu umgehen. Kai Küstner. Nach NDR-Informationen wird zum Erhalt des Iran-Handels eine Zweckgesellschaft gegründet, die in Paris angesiedelt sein wird und an deren Spitze ein deutscher Bankenexperte als Geschäftsführer stehen soll. Ebenfalls mit dabei ist Großbritannien. Es steht jedoch anderen EU-Staaten frei, sich dem Trio anzuschließen. Für den Anfang ist vorgesehen, dass über den neuen Zahlungskanal lediglich der Handel mit humanitären Gütern, mit Medikamenten, Lebensmitteln und Konsumgütern etwa abgewickelt wird. Das soll es den USA erschweren, mit Strafmaßnahmen zu reagieren.